Als erste Familie wohl haben wir uns entschieden, in einem solchen Rahmen durch eine sehr offene Diskussion und Vorträge mit Hilfe von außen noch schwerende Wunden zu heilen. Das setzt bei uns allen den Willen voraus, die Dinge zu benennen, zu verstehen und nicht Mythen oder Legenden nachzuhängen. Mythos Widerstand. Deutscher Adel und Nationalsozialismus. Ein Feature von Christoph Formweg. Der Begriff Mythos impliziert ja im Grunde immer, dass es eine Differenz gibt zwischen der Realität und dem, was wir erzählen. Es gibt eine sehr schöne Sentenz, die Napoleon zugeschrieben wird, der über den Begriff Mythos gesagt hat, Mythos ist Geschichte, auf die man sich geeinigt hat. Und das passt sehr schön auch auf den deutschen Widerstand. Man kann sagen, es gibt einen real existierenden Widerstand, der unbestreitbar ist. Es gibt einen Widerstand des Adels, es gibt einen konservativen Widerstand. Und die zweite Geschichte ist praktisch, was die Nachwelt aus dieser Realität dann macht. Das Bild vom adligen Widerstand gegen Hitler strahlte jahrzehntelang stark genug, um Grundsatzdebatten über das Maß der Kollaboration mit den Nazis zu verhindern. Auch die Geschichtswissenschaft sah darin bis zum Mauerfall kein Thema. Zwar wies man auf die Mitschuld der 1918 entmachteten alten Adelselite am Zusammenbruch der Weimarer Republik hin. Doch über mögliche Verstrickungen in die Politik des Dritten Reichs schien der Adelsstand erhaben. Stefan Malinowski, Autor der Adelsstudie »Vom König zum Führer«. Auf welche Geschichte einigt man sich über den Widerstand? Das ist in der Bundesrepublik, in der DDR, man kann aber auch sagen, in der internationalen Wahrnehmung des 20. Juli 1944 insbesondere, also dem Höhepunkt des konservativen Widerstandes, immer ein hochumstrittenes Feld gewesen. Es gibt zwei Schlüsselerlebnisse bei meinem Vater. Das erste Schlüsselerlebnis ist schon 1923 gewesen, nämlich aus Anlass des Marschs auf die Feldherrnhalle, des Hitlerputsches im November 1923. Mein Vater war zu dem Zeitpunkt Student der Landwirtschaft in München und hat das aus Neugierde, ist er dahin gegangen und hat das miterlebt. Und hat auch die Niederschlagung miterlebt und dieses ganze, wie soll ich sagen, ganzen Zusammenhang des politischen Desasters. Detlef Graf von Schwerin, Historiker, Jahrgang 1944, Sohn des hingerichteten Widerstandskämpfers Ulrich Wilhelm Graf Schwerin von Schwanenfeld. Der zweite Punkt, der für ihn auch wichtig war und prägend und auch für seine Freunde, das war der sogenannte Mord von Potempa. Im August 1932 wurde in Potempa im oberschlesischen kleinen Dorf ein kommunistischer Arbeiter von der SA ermordet. Das Bemerkenswerte an diesem Fall war, dass nach der Mordtat die Mörder, die SA-Leute, angeklagt wurden von einem Sondertribunal des Reichsgerichts in Bautzen. Und Hitler als Chef der größten Fraktion im Deutschen Reichstag den Mördern ein Telegramm schickte, in dem er ihnen seine Loyalität und seine Unterstützung zusagte. Und das war also für meinen Vater und einige seiner Freunde ein so unerhörter Vorgang, dass man offensichtliche Mörder in aller Öffentlichkeit, die Unverschämtheit und Unverfrorenheit besaß, zu unterstützen, dass das also sein Verhalten gegenüber und seiner Sichtweise gegenüber den Nationalsozialisten ganz wesentlich beeinflusst hat. Also bei ihm kann man sagen, dass diese Ablehnung gegenüber der NSDAP lange zurückgeht und relativ fest gewurzelt war. Biografien wie die des Ulrich Wilhelm Graf Schwerin von Schwanenfeld waren der Idealzement zur Festigung der Legende vom unüberwindlichen Gegensatz zwischen Adligen und Nationalsozialisten, zwischen edlem Geblüt und randalierendem rechtsradikalem Straßenpöbel. Als Schnittstelle gilt im Grunde die Rede des Bundespräsidenten Theodor Heuss im Auditorium Maximum der Freien Universität Berlin zum 10. Jahrestag des Attentates, wo zum ersten Mal eine führende Figur der Bundesrepublik den 20. Juli auf ein Ehrenschild hebt, auf dem er seither geblieben ist. Aber wenn ich im Beginn meiner Worte sagte, die Stunde soll Bekenntnis und Dank sein, so will ich das noch einmal aussprechen. Bekenntnis zur Gesinnung wie zum Recht jener Männer, deren Tun Eberhard Seller in seinem großen Werk nur das Wort gestellt hat: Geist der Freiheit. Dank für ein Vermächtnis, das durch das stolze Sterben dem Leben der Nation geschenkt wurde. Die Scham, in die Hitler uns Deutsche gezwungen hatte, wurde durch ihr Blut vom besudelten deutschen Namen wieder weggewischt. Man kann vorher sehen, dass eben gerade in konservativen Kreisen viele der Attentäter als Verräter galten am eigenen Volk. Und dass praktisch diese Stilisierung dieser Männer zu Heldenfiguren sehr schnell an Fahrt gewinnt. Und man kann das einordnen in den Kontext der Wiederbewaffnung der Bundeswehr, die eine neue Bundeswehr brauchte, Soldaten brauchte, Offiziere brauchte, auch Generale brauchte. Die fielen ja nun nicht vom Baum, sondern man musste sie aus den reich vorhandenen Ständen rekrutieren. In den 90er Jahren begann der Historiker Stefan Malinowski, das Zusammenspiel von Adel und Nationalsozialismus empirisch zu erforschen. Der Versuch, in die einzelnen Familien hereinzuschauen und zu sagen, wir nehmen das jetzt mal ernst, gibt es denn in einzelnen Familien, in den großen preußischen Familien, bei den Arnims oder bei den Bernsdorfs oder bei den Wedels, wie viele Parteimitglieder hat es denn da tatsächlich gegeben? War meine ursprüngliche Vorstellung, man würde pro Familie 2 bis 3 Mavericks, also ausgebrochene schwarze Schafe praktisch finden. Und dann war eben angefangen beim Buchstaben A wie Arnim die Überraschung, die große Überraschung, man fand nicht 2, sondern eher in der Größenordnung um 20. Und man machte mit B wie Bernsdorf weiter und es war nicht anders und auch bei D wie Dona hörte es nicht auf. Bei seiner Überprüfung der Ortskarteien der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei entdeckte Malinowski, dass viele der adligen Parteimitglieder bereits vor Hitlers Kür zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 eingetreten waren. Dass 41 Schulenbrocks in der Partei oder in parteiähnlichen Organisationen gewesen sein sollen, war uns bis dahin nicht bekannt. Paul Werner von der Schulenburg, Jahrgang 1936. Daraus folgend haben wir uns natürlich gefragt, wenn dieses Versagen unserer Vätergeneration so offensichtlich war, wie es die Wissenschaft behauptet und wir auch nachfragen können, fragen wir uns natürlich auch, ob unsere Väter mehr gewusst haben, als sie uns gesagt hatten? Oder hatten sie es tatsächlich verdrängt? Oder wussten sie es tatsächlich nicht, was ich mittlerweile bezweifle? Nun gibt es unter Zeithistorikern den alten Witz, der schlimmste Feind, der größte Feind des Zeithistorikers sei der Zeitzeuge. Das ist auch bei diesem Thema der Fall, wenn man mit Zeitzeugen redet, ist deren Darstellung in den wenigsten Fällen kongruent mit dem, was man selbst herausgefunden hat. Ich hatte einen Briefwechsel mit Marion Gräfin Dönhoff kurz vor ihrem Tod, in den letzten 4-5 Monaten vor ihrem Tod, die meine Darstellung des preußischen Adels, auch ihrer eigenen Familie und ihres eigenen Freundeskreises mit großer Empörung zurückgewiesen hat. Das war für mich schon beeindruckend, dass hier die Grande Dame des deutschen Journalismus, Liberalismus, so weit abweicht von meiner eigenen Darstellung. Neben dieser Ebene gibt es eine zweite Haltung, die sicherlich mehr für die konservative Geisteshaltung typisch ist als für den Adel spezifisch, die darin besteht zu sagen, das weisen wir zurück. Also man kann bestimmte Sachverhalte haarklein aus den Archiven und absolut wasserfest beweisen und vorlegen, aber es bleibt immer die gleiche Ansage, das weisen wir zurück. Was nicht viel mehr bedeuten soll, als wir möchten es nicht zur Kenntnis nehmen und wir möchten davon nichts wissen. Verschlossene Türen, vernagelte Erinnerungen. Der Albtraum des Zeithistorikers. Zumal das Material beträchtliche Lücken aufweist. Nicht nur die alliierten Flächenbombardements hatten viele Privatarchive mit Dokumenten und Korrespondenzen zerstört, oft kam es auch zur bewussten Vernichtung von Spuren. Sei es aus Furcht vor der bei den Nazis üblichen Sippenhaft, sei es aus Vorsorge, um der Nachkriegsjustiz zu entgehen. Ein Dilemma, mit dem auch Stefan Malinowski leben musste. Sein Urteil über die Schulenburgs, was er nicht ausdrücklich, aber implizit mit dem gesamten Urteil natürlich auch gefeilt hat, hat er begründet in seinem Buch mit 33 Fußnoten. Unsere Familie bestand 1945 aus 28 Häusern oder Zweigen. 29 dieser 33 Fußnoten beziehen sich auf ein Haus. Die restlichen 27 Häuser werden mit 4 Fußnoten versehen. Paul Werner von der Schulenburg, Senior des Familienverbandes der Grafen und Herren von der Schulenburg, hätte es bei diesem Einwand gegen Malinowskis Studie bewenden lassen können. Doch der ehemalige Oberst im Generalstabsdienst, der vor 22 Jahren die Bundeswehr verließ, um als Personalberater und Ökolandwirt selbstständig zu werden, begab sich seinerseits auf Spurensuche. Dass uns dieses Thema ganz besonders berührt, und ich glaube, da sind wir repräsentativ, vielleicht sogar für ganz Deutschland, ist, dass weit mehr als die Hälfte aller heute Lebenden, jedenfalls in unserer Familie, in irgendeiner Weise in der Eltern- oder Großelterngeneration jemanden gehabt hat, der zumindest auf diesen Ortskarteien steht. Ich will gar nicht sagen, dass er mental mit den Nationalsozialisten sympathisiert hatte, aber formal war er Mitglied dieser Partei oder einer ihrer Unterorganisationen. Insofern war für uns natürlich klar, dass das Thema ganz persönlich ist. Für jeden Einzelnen. Wir haben dann einige Recherchen angestellt und können sagen, dass die Parteieintritte 1929 mit einer Dame begannen, die nur auf der Karteikarte steht, uns aber überhaupt nicht bekannt ist. Kann natürlich sein, dass es sich um eine Namensverwechslung handelt. Aber die Parteieintritte setzen sich dann auch zügig fort und am 30.01.1933 waren 17 Schulenburgs aus 6 Häusern in der Partei. Man darf auch annehmen, das glaube ich jedenfalls, dass diese Eintritte, und das begründeten auch die Interviews, die wir gemacht haben, aus doch sehr politischen, zumindest rationalen Gründen erfolgten und doch ein gewisses Einverständnis mit den Vorstellungen der Nationalsozialisten vor 1933, muss ich immer wieder sagen, voraussetzte. Deutschlands beste und größte politische Organisation steht vor Ihnen. Wenn Sie sie einmal nicht als Bürger, nicht als Bauer, nicht als Arbeiter, nicht als Angestellte und Beamter, nicht als Katholik und nicht als Protestant, einmal denken Sie als Deutsche und Sie wissen, was Sie zu tun haben. 1932, das Jahr der Wahlkämpfe. Adolf Hitler hatte es nicht nötig, die Adligen direkt anzusprechen, die etwas mehr als 0,1% der Gesamtbevölkerung ausmachten. Für eine Millionenpartei wie die NSDAP waren sie zahlenmäßig zu unbedeutend. Umgekehrt begeisterte viele Adlige die Unbedingtheit, mit der Hitler Führertum inszenierte, die Zielsicherheit seiner antibürgerlichen Seitenhiebe. Wenn man schaut, was bringt den Adel, was bringt einen jungen preußischen Adligen in die Nähe der NS-Bewegung, gibt es erstmal eine Kongruenz, eine Übereinstimmung der Feindschaften. Also das ist ja die Republik, die Demokratie, die Sozialdemokraten, die Kommunisten, die Gewerkschaften, die linken Bauernverbände. Also es gibt praktisch ein gemeinsames Feindbild, zusammengehalten in der Figur des Juden bzw. des Antisemitismus. Gibt insbesondere im preußischen Kleinadel einen sehr fest verankerten, radikal gefassten, sehr früh rassisch gefassten Antisemitismus, der eine sehr wichtige kommunikative Brücke ist hin zum Nationalsozialismus. Wir müssen festhalten an der traditionellen Einfachheit unserer Sitten. So Franz Graf von Galen, 1921 in einer Rede vor dem Verein katholischer Edelleute. In unseren Häusern sollen Weichlichkeit und Luxus keinen Platz haben. Luxus ist stets ein sicheres Zeichen der Dekadenz. Und wenn die Juden uns einmal erst so weit haben, dass wir ihren weichlichen, parfümierten, üppigen Luxus mitmachen oder nachmachen, dann haben sie uns bald ganz. Nein, meine Herren, so weit darf es nicht kommen. Kehren wir zur Einfachheit in unserem Tun, unseren Ansprüchen und in unserer Umgebung zurück. Lassen Sie uns den Luxus in jeder Form verachten. Die begüterten Grand Seigneurs, die unser Adelsbild bis heute prägen, waren schon Anfang der 1930er Jahre die Ausnahme. Längst bestimmte Klein- und Beamtenadel das Bild. Ihr sozialer Abstieg nach der schmachvollen Kaiserflucht 1918 hatte diese Adligen radikalisiert. So führte die Deutsche Adelsgenossenschaft DAG, der größte Zusammenschluss, bereits 1920 einen Arierparagraphen ein, der die Aufnahme restriktiv regelte. Hitler unterschätzte die politische Restmacht des Adels, trotz rasanter Stimmengewinne seiner NSDAP, keineswegs. Denn der mächtige Reichspräsident Paul von Hindenburg verkehrte oft und gern im deutschen Herrenclub, wo sich Adlige und Bürgerliche nordischer und christlicher Besinnung trafen. Großagrarier, Schwerindustrielle, Bankiers. Die Bewegung, die man als die Ringbewegung bezeichnet, beziehungsweise die Institution des deutschen Herrenclubs, sind ja sehr kleine, elitäre Veranstaltungen von einer Gruppe zwischen 500 und 1000 Männern. Die sind zwar Männer, die praktisch zu allen Funktionseliten des Reiches gehören, aber es sind Offiziere ohne Soldaten. Es gibt keine Mannschaften dafür, es gibt überhaupt keine Verbindung zum Volk. Reichspräsident von Hindenburg wollte einen Reichskanzler Hitler um jeden Preis verhindern. Deshalb ernannte er nach der Auflösung des Reichstags im Juni 1932 Franz von Papen zum Kanzler einer Regierung der nationalen Konzentration. Er duldete, dass dessen Kabinett der Barone mit Notverordnungen regierte. Nahziel war, Hitler in ein Ministeramt zu locken, damit er seinen Ruf als Messias in der Tagespolitik durch Kompromisse verschliss. Doch der NS-Führer ließ sich nicht locken und schon gar nicht führen. Propagandachef Josef Goebbels notierte in sein Tagebuch: Lange Unterhaltung mit Parteifreunden über die Taktik der kommenden Revolution. Wir müssen uns von dem Übergangskabinett so schnell wie möglich absentieren. Entweder hat man die Macht oder man bleibt in der Opposition. Gleichzeitig ließ sich Hitler seine Duldung der Minderheitsregierung teuer bezahlen. Mit der Zurücknahme des Verbots der SA, mit der Ausschreibung von Neuwahlen. Dabei macht der Reichskanzler von Papen keinen Hehl daraus, dass auch er einen autoritären Staat und die Abschaffung der Demokratie befürwortete. Das deutsche Volk hat längst begriffen, dass der Notbau von Weimar der Entfaltung seiner reichen Kräfte und Fähigkeiten nicht gerecht wird. Herr von Papen war der erste Mann, der seine Regierungserklärung übers Radio abgab und nicht etwa in einem parlamentarischen System vor dem Reichstag. Gemäß seiner Programmerklärung will das neue Reichskabinett alle aufbauwilligen Kräfte unseres Volkes sammeln. Die heutige Not Deutschlands fordert geradezu diesen letzten Einsatz der gesammelten nationalen Kraft. Das war programmatisch ein Abkehr von der Demokratie zu einem autoritären, konservativen Staat, der in manchem Züge dessen vorwegnahm, was 1933 dann unter nationalsozialistischer Ägide vor sich ging. Nach Ansicht des Kölner Professors und NS-Experten Just Dülfer unterschätzte von Papen den politischen Instinkt der Nationalsozialisten. Hitler ist ein gewiefter Taktiker, der eigentlich alles auf eine Karte setzte. Insofern ist er auch ein Zocker, nämlich auf ein immer weiteres Wachsen dieser Bewegung, dass die braune Flut die ganze Gesellschaft übernimmt, überschwemmt. Das ist sozusagen das einzige Programm. Wachsen, wachsen, bis eben der Rest der Gesellschaft nationalsozialistisch geworden oder eben ausgeschaltet ist. Wenn wir heute ein Staat meiner Gegenwart sagt, wir lehnen den Parteistaat ab, dann muss ich ihm sagen, auch wir, hochverehrter Herr Papen, besonders wenn dieser Parteistaat auf einer so schmächtigen Basis wie dem Herrenclub begründet ist. Die Taktik der konservativen Herrenelite souveräner Persönlichkeiten, von Innenminister Wilhelm Freiherr von Geil über Reichswehrminister Kurt von Schleicher bis hin zu Finanzminister Johann Ludwig Graf Schwerin von Krossigk, in der Praxis entpuppte sie sich als Illusion. Man versucht, die NS-Bewegung als trojanisches Pferd zu benutzen, mit dem man in die Mauern der Demokratie hineinfahren kann, indem man die Mauern der Demokratie zerbrechen kann. Und dann kann man aus dem trojanischen Pferd herausspringen und praktisch die Demokratie von innen übermannen mit einer kleinen Gruppe aristokratischer Kämpfer und Führer. Stefan Malinowski, Freie Universität Berlin. Es wird vergleichsweise früh klar, dass das eine Fehlkalkulation ist und dass sich das Verhältnis von Ross und Reiter verkehrt. Also dass nicht der Herrenclub die NS-Bewegung dominiert, sondern dass es andersrum verläuft, dass sehr schnell nach 1933 dann der Nationalsozialismus einmal an den Schalthebeln der Macht sitzend den Herrenclub und die Reste seiner Organisation praktisch entmachtet. Also es ist die Geschichte einer massiven Unterschätzung der NS-Bewegung. Und ich würde auch betonen, die Geschichte einer massiven Unterschätzung der Brutalität, die im faschistischen Stil und die in diesen faschistischen Bewegungen drinnen steckte. Der 30. Januar 1933, das Schlüsseldatum. Der Volksmund, auch das Gros der Medien, spricht bis heute meist von Hitlers Machtergreifung. Unter Historikern hingegen hat sich der Begriff Machtübergabe durchgesetzt. Wenn man sich praktisch die direkten Abläufe in den letzten 4, 5, 6 Monaten vor diesem Januar 1933 anschaut und die Schlüsselgespräche, die wir seit vielen Jahren empirisch sehr dicht untersucht kennen, wer spricht wann mit wem, wer überzeugt wen, wer fährt mit wem im Auto um die Ecke, das sind alles Gespräche unter 4 oder 6 Augen in sehr kleinen Kreisen. Selbst wenn man als Strukturhistoriker rangeht, der immer sagt, man soll die Einzelpersonen nicht überschätzen, kommt man hier doch an einen Punkt, an dem man sehen muss, 1932, 33 hat man Konstellationen, wo ein kleiner Kreis von 5 bis vielleicht 20 Decision Makers, würden die Amerikaner das nennen, zusammensitzen und über die Geschicke dieser Weimarer Republik entscheiden. Und in diesen Kreisen ist mindestens jeder zweite adlig. Das deutsche Dilemma am Ende der Weimarer Republik, der Historiker Eberhard Jeckel brachte es in seiner Rede Hitler und die Deutschen auf den Punkt. Dies ist, scheint mir, die geschichtliche Erklärung. Die Besitzenden in Deutschland, geführt von Industriellen wie Kepler, Bankiers wie Schröder und Agrariern wie Papen, als Folge einer Pattsituation zur Herrschaftsausübung unfähig, verschafften aus Angst vor einer sozialen Revolution einem charismatischen Massenhelden die politische Macht in der Hoffnung, dass er wenigstens ihre wirtschaftliche Macht beschützte. Darin bestand sozusagen, wiederum verkürzt ausgedrückt, der Pakt mit dem Teufel. Politik gegen Wirtschaft. Man gab das eine hin, um das andere zu behalten. Nicht nur die Strippenzieher des Machtwechsels, auch die große Mehrheit der Adligen, die 11 Jahre später das Attentat auf Hitler ausführten, begrüßten die Ernennung des neuen Reichskanzlers Adolf Hitler. Unter ihnen der heute zweifellos berühmteste, Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg. Auch er träumte von wahrem Führertum. Und er hatte diesen Traum im verschworenen Kreis um den angehimmelten Dichter Stefan George in den 1920er Jahren bereits gelebt. George als Führer eines geheimen Deutschland, als Inkarnation des vielbesungenen deutschen Geistes, die Bereitschaft zu solcher Heroisierung machte Stauffenberg auch für Hitlers Selbstinszenierungen empfänglich. Er heftet das wahre Sinnbild auf das völkische Banner. Er führt durch Sturm und grausige Signale des Frührots seiner treuen Schar zum Werk des wachen Tags und pflanzt das neue Reich. Spätestens der sogenannte Röhmputsch im Juni 1934 zeigte, dass die geplante Zähmung Hitlers durch die Adelselite pure Selbstüberschätzung gewesen war. Denn die blutige Ausschaltung der Rivalen im innerparteilichen Machtgerangel der NSDAP wurde schweigend hingenommen. Der Weg zu Hitlers Alleinherrschaft war nach dieser Machtprobe frei. Dennoch machten sich viele Adlige weiterhin ganz konkrete Hoffnungen. Man kann sich die NS-Bewegung vorstellen als eine Bewegung, die für Adlige sehr viele Karriere- und Lebenschancen eröffnet. Da ist zum einen die Armee, also das klassische, traditionelle Unterbringungsfeld für nachgeborene Söhne aus dem preußischen Adel, die praktisch 1918 mit dem Kriegsende und dem verlorenen Krieg vollkommen weggebrochen war. Also die Wiederöffnung des Offizierkorps, die Aufblasung der gesamten Wehrmacht zu der Kampfmaschine, die dann 1939 den Krieg beginnt, eröffnete natürlich Hunderte, ja Tausende von Karrierechancen, die es vorher nicht gegeben hat. Zweitens bei diesen materiellen Interessen und Übereinstimmungen das Feld der Landwirtschaft und das Versprechen der agrarpolitischen Sprecher innerhalb der NS-Bewegung, das Land zu schützen gegen die Großstädte, den ehrlich arbeitenden Bauern gegen den Wucherjuden aus Berlin und anderen Großstädten abzudecken. Also solche Bilder werden dann hier verwendet. Die Nazis wiederum hatten bei ihrem Aufstieg oftmals geschickt die Propagandawirkung renommierter Adelsnamen genutzt. Angefangen mit dem vierten Sohn des letzten Kaisers, August Wilhelm von Preußen, genannt Auwi, der früh für die SA posierte, bis hin zu den Prinzen von Hessen, von denen einer Botschafter in Rom war. Doch waren das Übergangskonzepte, wie Heinrich Himmler 1937 vor Führern der SS-Standarte Deutschland durchscheinen ließ. Auch wenn viele Schlösser als SS-Ausbildungsburgen dienten, die edle Geburt als Ausweis genügte nicht mehr. Wir wollen für Deutschland eine auf Jahrhunderte hinaus immer wieder ausgelesene Oberschicht schaffen. Einen neuen Adel, der sich immer wieder aus den besten Söhnen und Töchtern unseres Volkes ergänzt. Einen Adel, der niemals alt wird. Der in der Tradition und in der Vergangenheit, soweit sie wertvoll ist, bis in die grauesten Jahrhunderte zurückgeht. Und der für unser Volk ewig eine Jugend darstellt. Trotz dieses neuen Leistungsprinzips nach NS-Normen zog auch die SS, der Orden unter dem Totenkopf, viele Adlige an. 8,4% ihrer Standartenführer, 14,3% ihrer Brigadeführer und 18,7% ihrer Obergruppenführer stammten 1938 aus adligem Haus. Man muss allerdings sehen, dass von Anfang an im Nationalsozialismus auch ein sehr stark adelsfeindliches Element vorhanden ist und dass praktisch die Denkfigur der Volksgemeinschaft und des Volksgenossen praktisch bedeutet, den Adel abzuschaffen. Und man kann auch hier wieder von der Geschichte eines Missverständnisses sprechen, der Gestalt, dass ein Großteil des Adels dieses adelsfeindliche Element unterschätzt hat. Und das letzten Endes, wenn man die Geschichte des Dritten Reichs weiterdenkt, wenn die 10, 20, 30 Jahre weitergegangen wäre, Adel jedenfalls in seiner historischen Gestalt nicht mehr existiert hätte, abgeschafft worden wäre. Doch ließen sich nicht alle Adligen von Hitlers Verführungsmaschinerie blenden. Detlef Graf von Schwerin, Autor der Gruppenbiografie »Dann sind's die besten Köpfe, die man hängt«, über die junge Generation im Widerstand, zu der auch sein Vater gehörte. Ich denke, das war ein Prozess in den 30er Jahren nach 1933. Seine Freundesgruppe und er, die haben das mehr oder weniger zusammen gemacht. Es ist ein Diskussionsprozess gewesen. Der Übergang in eine hochverräterische Tätigkeit in den Hochverrat war die Kriegsgefahr 1938 im Zuge der Sudetenkrise. Das war für die Generation, die den Ersten Weltkrieg, zwar wie mein Vater nicht selbst erlebt hat, aber für die es noch sehr präsent war, war das also ein furchtbarer Gedanke. Und das war der Punkt, wo mein Vater und einige seiner Freunde den ersten Staatsstreichversuch im Zuge der Sudetenkrise unterstützt haben. Attentatspläne gegen Hitler gab es im adligen Milieu also schon vor dem 20. Juli 1944. Gerade in Kreisen, in denen das Klischee vom unnahbaren Herrenreiter nicht mehr zutraf. Mein Vater war natürlich auch seiner Herkunft und seinem Milieu verhaftet. Aber eine Erfahrung, die er und seine Freunde eben auch gerade im deutschen Widerstand gemacht haben, war die Zusammenarbeit mit Menschen, die sie ohne den Widerstand wahrscheinlich so nicht kennengelernt hätten. Also ich denke zum Beispiel für meinen Vater und seine Freunde die Begegnung mit Sozialdemokraten, wie zum Beispiel Leber und Leuschner und Mierendorf und Maas und Reichwein. Das waren alles Leute, die sie kennengelernt haben und die sie in hohem Maße schätzten. Und insofern hat sich meiner Ansicht nach ihre Sichtweise, auch ihr politisches Spektrum erheblich erweitert. Und man kann sie nicht in eine bestimmte, wie soll ich sagen, erzkonservative Ecke stecken, aus der sie von der Herkunft her sicherlich kamen. Sie haben sich verändert. Man sieht auch, wenn man diese Freundesgruppe meines Vaters anschaut, das ist ja, ich sage mal, die jüngere Generation im deutschen Widerstand. Das sind alles Leute, die nach der Jahrhundertwende geboren sind, also nach 1900. Mein Vater ist Jahrgang 1902. Sie haben auch alle nicht mehr traditionell geheiratet. Sie haben nicht mehr adlig geheiratet, sondern haben alle bürgerlich geheiratet. Und das sagt auch etwas über ihre Einstellung, auch schon als junge Männer. Sie haben sich geöffnet nach der neuen Zeit der Weimarer Republik und waren nicht mehr in der Weise sozialisiert wie ihre Väter. Zur Widerstandsgruppe um Ulrich Wilhelm Graf Schwerin von Schwanenfeld gehörten auch Mitstreiter, von denen niemand ein solches Engagement erwartet hätte. Fritzi Schulenburg war ein richtig engagierter Nazi. wenn ich das richtig erinnere, ist er 1932 in die NSDAP eingetreten, obwohl es zu dem Zeitpunkt für deutsche Beamte verboten war. Und er hat große Hoffnungen auf die Nazis gesetzt. Seine ganze Familie, bis auf seine Schwester, sind Nationalsozialisten gewesen und sind in die Partei eingetreten, angeführt von ihrem alten Vater, der sozusagen zum Vorzeigeobjekt der SA wurde und dann später der SS, ein bekannter General aus dem Ersten Weltkrieg. Und Fritzi Schulenburg war dann auch nach der Machtergreifung aktiv in Ostpreußen. Und die Frage ist eben, wie hat er sich getrennt? Und aus meinem Verständnis ist die Trennung dadurch geschehen, dass er in Ostpreußen sehr nah an der Parteiführung dran war, an Koch, dem Gauleiter, und gesehen hat, wie Koch und seine direkten Mitarbeiter regiert haben, in Anführungszeichen. Und das widersprach den Vorstellungen von Fritzi Schulenburg an Verwaltung und an Gradlinigkeit vollkommen. Der Weg der oftmals zunächst vom Nationalsozialismus begeisterten Adligen zu Widerständlern ist individuell unterschiedlich und der Prozess des Abwendens dauerte oft Jahre. So auch bei Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, der Hitler bereits 1938 kritisch sah, aber nach dem siegreichen Blitzkrieg gegen die Franzosen seine verlorene Begeisterung für Hitlers großdeutsche Visionen vorübergehend wiederfand. Und es kommt hinzu, die Perspektive Angriffskrieg, Raubkrieg im Osten mit der Eroberung von neuem Land im sogenannten Osten, also Polen, Weißrussland, Ukraine, Russland, die eine Perspektive ist, die sehr viele Adlige sehr früh begreifen und in der Tat dann auch nutzen. Also es gibt sehr eindrucksvolle Schriftwechsel zwischen Adligen und der Reichsführung der SS, die bei Kriegsbeginn 1939 beziehungsweise dann nach dem Überfall auf die Sowjetunion im Sommer 1941 direkt an Heinrich Himmler schreiben und darum bitten, sie möchten gerne eine Option auf so und so viel 1000 Hektar Land in der Ukraine anmelden und sich dort niederlassen, um dort eben sich wieder zu etablieren. Sehr geehrter Herr Himmler, schrieb zum Beispiel Nikolaus Erbgroßherzog von Oldenburg am 2. Juni 1941 an den Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums. Ich habe für meinen ererbten holsteinischen Familienbesitz 3 Erbhofzulassungsanträge gestellt. 2 Anträge sind bereits genehmigt worden, während die Entscheidung über den 3. Antrag noch aussteht. Da ich insgesamt 6 Söhne habe, würde ich gern noch weiteren Grundbesitz für die jüngeren Söhne erwerben. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mich kurz wissen lassen würden, ob grundsätzlich die Möglichkeit des Ankaufs größerer Güter im Osten nach Kriegsende für mich gegeben sein wird. Mit herzlichem Gruß und Heil Hitler. Doch der Traum vom Aufbau neuer Existenzen im Osten, den auch viele Bürgerliche verwirklichen wollten, zerstob rasch. Der Vernichtungskrieg geriet ins Stocken. Statt Siegeszug die böse Ahnung, mitgefangen, mitgehangen. Am 20. Juli 1944, nach mehreren gescheiterten Anläufen in den Jahren zuvor, der erneute Versuch, Hitler zu beseitigen. Die beteiligten Adligen riskierten viel, nicht nur ihr Leben. Nun, Sie haben mich gefragt, welche Motive die Familie oder, das muss man in diesem Fall sehr deutlich sagen, der Senior der Familie ohne erkennbares Mandat veranlasst haben mag, die Familien der Hingerichteten im Herbst 1944 aus dem Familienverband auszuschließen. Paul Werner von der Schulenburg, heute Senior des Familienverbandes der Grafen und Herren von der Schulenburg. Die Quellen und die Interviews lassen vermuten, dass es nicht parteipolitische oder systemtreue Gründe waren, sondern ganz einfach Überlebensstrategien in einer vermeintlich auswegslosen Lage. Alle Angehörigen einer Attentäterfamilie, unabhängig von ihrem tatsächlichen Verwandtschaftsgrad, drohten die Enteignung ihrer Besitze oder die Deportation ihrer Familien. Nach Kriegsende wurden die Widerstandskämpfer, wie zuvor von den Nazis, mehrheitlich als Landesverräter angesehen. So votierte der spätere Bundeskanzler Konrad Adenauer 1946 vehement gegen die finanzielle Unterstützung der hinterbliebenen Frauen und Kinder. In den adligen Familienverbänden zog man derweil Bilanz. 8000 gefallene Offiziere, 50 hingerichtete Verschwörer des 20. Juli. Der adlige Bevölkerungsanteil betrug zwischen 60.000 und 80.000. Von 214 Schulenburgs im relevanten Alter sind 15 gefallen, 2 hingerichtet worden und 3 endeten durch Selbstmord beim Einmarsch der Sowjetarmee. Das sind etwa 10% des Bestandes. Ich glaube nicht, dass das so furchtbar viel mehr ist als in den meisten Familien in unserem Land. Die materiellen Verluste aber waren enorm. Die Schulenburgs gehörten zu den begütertsten Familien in Deutschland und haben durch die sogenannte Bodenreform etwa 95% ihres Besitzes eingebüßt. Und das hat natürlich nach dem Kriege auch zu einer kompletten Veränderung der Berufs- und Sozialstruktur geführt. Es ist viel darüber spekuliert worden, wie die deutsche Geschichte im Falle eines erfolgreichen Attentats auf Hitler verlaufen wäre. Die Widerständler hatten konkrete Pläne für eine Regierungsbildung. Unter einem bürgerlichen Reichskanzler Karl Görderler sollte zum Beispiel Ulrich von Hassel Außenminister werden, Erwin von Witzleben Oberbefehlshaber der Wehrmacht. Bleibt die Frage, ob sich der deutsche Adel wieder auf der politischen Bühne hätte etablieren können. Hier müsste man zum einen erst nochmal das relativieren, die Bedeutung dieser Gesamtgruppe. 0,1% der Bevölkerung, stark vertreten in den Funktionseliten, übrigens der Hauptgrund, warum so viele Adlige eine Schlüsselrolle spielen am 20. Juli, weil sie die einzigen waren als hohe Offiziere, die überhaupt noch Zugang hatten zu dem Machtzentrum. Innerhalb des Offizierkorps ist der Adel nur noch eine kleine Gruppe. Und er ist innerhalb einer hochdynamischen Industriegesellschaft nur noch eine sehr kleine Gruppe, die in den wirklichen Schlüsselbereichen dieser Gesellschaft, nämlich in der Industrie, in der Finanz, in der Wirtschaft allgemein, praktisch überhaupt keine Positionen besetzt. Insofern wäre wohl selbst im Falle eines gelingenden Attentates die Rolle, die der Adel hätte spielen können, im Grunde keine andere gewesen als die, die er faktisch nach 1945 in der Bundesrepublik gespielt hat, nämlich Teil innerhalb von bestimmten Funktionseliten, aber eben keine distinkte Gruppe mehr, die Geschicke des Landes in die eine oder andere Richtung beeinflussen könnte. So gab es nach der Kapitulation Hitler-Deutschlands nur noch eine realistische Perspektive: das Beste draus machen. Ich bin unsicher, ob das ein spezifisches Problem des Adels ist, sondern würde hier eher sagen, es handelt sich um die Lebenslüge einer Generation, die es im Adel gibt, die gibt es aber im gleichen Ausmaß auch im Bürgertum. Es muss einen hohen Druck gegeben haben, Geschichten zu erfinden, sinnvolle Geschichten zu erfinden, die den Adel eben wieder in ein anderes Licht stellen konnten. Es gibt zum einen die Versuche, die aus dem Adel selbst kommen, Bilder über sich zu produzieren. Es gibt zum Beispiel eine große, gewaltige Welle an Adelsautobiografien nach 1945. Also Adlige erzählen ihre eigenen Lebensgeschichten und Memoiren als Offiziere, als Gutsbesitzer oder auch als Sonderlinge und Sonderfiguren, an denen der Adel ja einen reichen Schatz zu bieten hat. Also hier werden Geschichten erzählt, in den allerseltensten Fällen Adlige als Nazis auftauchen, sondern sie tauchen in der Regel auf als Grand Seigneurs, die neben den Dingen stehen oder eben gegen den Nationalsozialismus arbeiten. Und es wird im Grunde der Versuch gemacht, die hohen Barrieren hochzuschreiben und zu betonen, die zwischen Adel und Nationalsozialismus bestanden haben. Helden und Halunken. Das Luftschloss meines Vaters. Namen, die keiner mehr nennt. Letzter Herr auf Neschwitz, ein Junker ohne Reue. Mein Lebensweg vom Königsschloss zum Bauernhof. Vom Leben gelernt. Ehe die Stunde schlug. Zwischen Krone und Kerker. Botschafter ohne Auftrag. Lauter Abschiede. Der Wahrheit eine Gasse. Nur die Störche sind geblieben. Erinnerungen eines Ostpreußen. Die Geschichte vom kollektiven Pistolenschießen auf Hitlers Konterfei wurde nach 1945 sogar so beliebt, dass in den Memoiren von Marion Gräfin von Dönhoff, Maria Gräfin von Malzahn und Rudolf von Gersdorff unterschiedliche Orte und Schützen genannt wurden. Das ist die Senderseite, ist auch eine vergleichsweise kleine Gruppe. Viel interessanter ist wahrscheinlich, dass es eine sehr große Empfängerseite gab von nichtadligen Lesern und Hörern solcher Geschichten, die praktisch diese Heldenbilder verwendet haben, um kollektiv Gruppen aufzubauen, die eben nicht nationalsozialistisch waren und Widerstand geleistet haben. Die gab es ja im Adel. Und dann ist es relativ leicht, um diesen real existierenden Kern Ornamente herumzubauen, die manchmal zur Hälfte stimmen und manchmal auch überhaupt nicht stimmen, aber eben ein erzählerisches Ensemble bilden, was eine Gegenwelt produziert, das andere Deutschland, das bessere Deutschland, das eigentliche Deutschland. Eintritte in die NSDAP insgesamt Eintritte vor 1933. Schorlemmer 14. 6. Schulenburg 41. 17. Schwerin 52. 22. Tresko 30. 10. Vietinghoff 44. 9. Wangenheim 33. 15. Wedel 78. 35. Winterfeld 48. 18. Witzleben 30. 7. Über die Verdrängungsleistungen im Wirtschaftswunderland ist viel geschrieben und gesagt worden. Ohne sie hätte es in der Bundesrepublik vielleicht gar keine 68er-Bewegung gegeben. Erst das Ende des Kalten Krieges und das Aussterben der Weltkriegsgeneration haben dem Umgang mit der Vergangenheit seine einstige Sprengkraft genommen. Die Kinder, manchmal auch die Enkel der Kriegsgeneration, leben in dem Bewusstsein, dass nur in Deutschland eine rassistisch motivierte industrielle Massenvernichtung möglich gewesen ist. Und die Gewissheit oder auch nur die Ahnung, Nachkomme eines Kriegsverbrechers oder Massenmörders zu sein, belastet. Deshalb hat der Senior des Familienverbandes der Grafen und Herren von der Schulenburg das Erscheinen von Malinowskis Buch über das Zusammenspiel von Adel und Nationalsozialismus zum Anlass genommen, zu dem Reizthema einen Familientag, also eine Aussprache, zu veranstalten. Lasst mich einleiten, bevor ich übergebe, eine Bemerkung zu den Spielregeln des Tages machen. Diese Zusammenkunft ist kein gesellschaftliches Ereignis. Ich will euch zwar nicht die Freude an der Zusammenkunft nehmen, möchte aber darauf hinweisen, dass es heute gilt, eine einzigartige Chance zu nutzen, Informationen zur eigenen Geschichte auszutauschen und mit Experten darüber zu diskutieren. 75 Mitglieder der seit dem 13. Jahrhundert in der Altmark nachgewiesenen Familie trafen sich im Sitzungssaal des Vorstandes der SPD-Bundestagsfraktion im Berliner Reichstag. Doch blieb man nicht unter sich. Auch Historiker waren zugegen. So der Nürnberger Zeithistoriker Michael Stürmer und der Anstoßgeber Stefan Malinowski. Wir haben bei den Diskussionen im größeren Kreis keinen Namen genannt, weil wir die Gefühle der engsten Verwandten dieser Genannten nicht verletzen, aber auf der anderen Seite auch die Diskussion so offen wie möglich zu halten und sie nicht durch Emotionalität zu belasten. Wir wollten doch kein Tribunal sein. Ich wollte auch nicht, dass uns irgendeine Besserwisserei leitet, denn wir können ja nie wissen, wie wir in der damaligen Zeit reagiert hätten. Natürlich gab es dort auch ein gewisses Gerangel im Zusammenhang mit Deutungshoheiten. Man könnte vermuten, dass es einen Generationskonflikt auch gegeben hätte. Ich habe das nicht beobachtet. Das liegt natürlich auch daran, dass die meisten aus dieser Generation bereits tot sind. Militär, Diplomatie, Landwirtschaft, das waren die traditionellen Berufsfelder deutscher Adlige. Familien, die ihre Güter 1945 verloren, mussten sich neu orientieren und wechselten oft in klassisch bürgerliche Berufe über. In die Wirtschaft, ins Finanzwesen, in Industrie und Wissenschaft. Die Verbundenheit mit der alten Heimat ging jedoch nicht verloren. Es ist eine unerhörte und einmalige Veranstaltung, zu der sich am trüben 19. November 1987 die Bewohner des mecklenburgischen Dorfes Göhren in der DDR versammeln. So Jürgen Leinemann 1993 im Spiegel. Weil die Junker, Feudalherren und Großgrundbesitzer stets der Hort der Reaktion und des Faschismus gewesen sind, wie es im Artikel 1 der Verordnung Nummer 10 über die Bodenreform in Mecklenburg heißt, ist die Erinnerung an den Göhrener Grafen nicht erwünscht gewesen. Bis eben an diesem Tag eine Kolonne mit amtlichen Wagen anrollt. Es ist dann der Vorsitzende des Bezirkskomitees der antifaschistischen Widerstandskämpfer, der die Göhrener mit der Neuigkeit vertraut macht, dass der böse Grundbesitzer von einst in Wahrheit ein guter Graf gewesen sei. Blumen werden niedergelegt, eine Gedenktafel wird enthüllt. Hier lebte der Hitlergegner und Teilnehmer an der mutigen antifaschistischen Aktion vom 20. Juli 1944, Ulrich Wilhelm Graf Schwerin von Schwanenfeld. Ehre seinem Andenken. Bewegt und voller Genugtuung steht der hochgewachsene Detlef Graf von Schwerin im Kreis, der Sohn, den als Säugling die Gestapo von hier abtransportierte. In der Bundesrepublik hatte ihn die staatliche Inanspruchnahme des Widerstandes mit viel Weihrauch und überhöhten Gesten stets geärgert. An diesem klammen Tag aber ist es Schwerin wichtig, dass gerade am ehemaligen Familiensitz die Erinnerung an den Vater so offiziell wie möglich beschworen wird von der DDR, die den Antifaschismus als ihr alleiniges Verdienst zu vereinnahmen pflegte. Seit 1989, oder besser gesagt 90, sind mehrere Schulenburgs wieder zurückgegangen. Und insgesamt sind es 11. Und die wirtschaften in unterschiedlicher Intensität auf Teilen ihrer alten Besitze. Wir hatten keine direkten Anrechte, es wiederzubekommen, sondern wir mussten, wenn auch zu vergünstigten Preisen und unter beengten oder verengten Rahmenbedingungen, diese Flächen zurückkaufen. Wir, die wir jetzt aktiv arbeiten, ich bin jetzt seit 14 Jahren dort, fühlen uns da sehr wohl, werden gut behandelt von der Bevölkerung und auch von den Behörden und sehen das jetzt als eine selbstverständliche Rückkehr in eine alte Identität. Und zwar nicht in den alten sozialen Verhältnissen, um Gottes Willen, sondern einfach auch historisch gesehen eine Kontinuität der Familie darzustellen und auch für meine Kinder und Gott sei Dank habe ich zahllose Enkel auch einen Mittelpunkt zu finden. Insgesamt sind die Schulenburgs durchschnittlich etwa mit 25% ihres früheren Besitzes wieder verbunden. 130 geborene und 50 angeheiratete Mitglieder gehören heute zum Familienverband. Hinzu kommen 44 Kinder. Jahrzehnte hat man mit Stolz auf die beiden hingerichteten Widerstandskämpfer verwiesen, die Grafen Fritz Dietloff und Friedrich Werner von der Schulenburg. Doch hat sich der Familienverband jetzt auch die Korrektur der mythisierenden Sicht gefallen lassen, ja, sie sogar bewusst gesucht. Unter deutschen Adligen, deren Zahl heute auf über 60.000 geschätzt wird, ist das zweifellos die Ausnahme. Zurück in autoritäre Strukturen wie die adligen Attentäter des 20. Juli 1944 sehnt man sich im Hause von der Schulenburg nicht mehr. Im Gegenteil. Die Eliten 1933 waren demokratiefeindlich. Die heutigen Eliten scheinen mir Demokratie gleichgültig zu sein. Werden diese unsere heutigen Eliten im folgenden Szenario bestehen und die latente Gefahr eines demokratisch legitimierten Machtmissbrauchs aktiv verhindern? Der Senior Paul Werner von der Schulenburg hat eigens einen Appell verfasst, um den Entscheidungsträgern der Gegenwart ins Gewissen zu reden. Stellen Sie sich mal vor, die Agenda 2010 greift nicht. Armenaufstände werden zu Hungerrevolten. Die Deutsche Bank wird von Chinesen, ThyssenKrupp von Indern und Daimler von den Saudis übernommen. Eine prominente romanische Kirche in Köln wird Moschee. Afrikaner und Osteuropäer nehmen den Unqualifizierten die Arbeitsplätze weg. Oder sie emigrieren in die Sozialsicherungssysteme und wohl auch in die Kriminalität. Die großen demokratischen Parteien vermögen die Krise nicht zu beheben, weil sie uneinig sind. Jetzt taucht ein sogenannter starker Mann auf. Charismatisch schildert er Gefahren, die es nicht gibt, fordert massive Opfer, die nicht nötig sind und verspricht Erlösung, die so nicht eintreten kann. Radikale schalten nach und nach die Institutionen unserer Demokratie aus. Wird das heutige Führungspersonal aus Politik und allen Teilen der Gesellschaft unabhängig, engagiert und fest genug sein, um dem starken Mann abzuwehren? Oder werden sich die Eliten nach Mallorca und die Toskana zurückziehen, bis die Luft wieder rein ist? Standhaftigkeit. Verwurzelung. Loyalität. Selbstlosigkeit. Disziplin. Führerschaft. Haltung. Härte. Charakter. Verantwortung. Härte. Anstand. Verantwortung. Charisma. Anstand. Pflichtgefühl. Charisma. Pflichtgefühl. Mythos Widerstand. Deutscher Adel und Nationalsozialismus. Sie hörten ein Feature von Christoph Formweg. Es sprachen Daniel Berger, Jürg Löw, Matthias Ponier und Ernst August Scheppmann. Ton und Technik Michael Morawitz und Angelika Bruchhaus. Regie Anna Panknin. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2008.